Herzlich willkommen bei der ultimativen Show. Die Show mit kein Porno, keine nackten Gliedmaßen und best recherchiert. Heute zur Abwechslung mit dabei die Jule. Hallo Jule. Hallo. Jule, wie geht es dir heute? Wie, du bist nicht nackt. Danke, danke, danke, danke. So. Also mir geht's gut. Und dir? Dann haben wir was falsch gemacht. Wie? Ja, wenn es dir gut geht, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja, noch geht's mir gut. Wahrscheinlich geht's dir zu gut, oder? Weiß ich noch nicht. Hm. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor der heutigen Sendung, weil du bist prämenstrual. Ich glaube, es ist... Nee. Ich habe jetzt gerade übrigens gehört, dass das Soundbett zu laut gewesen ist. Das ist ja ärgerlich. Weißt du, welche Konsequenz das eigentlich immer hat, wenn etwas beim Möb-Möb nicht richtig funktioniert? Du wirst geschlagen vom Superatmen? Nein, man fängt im Regelfall einfach noch einmal neu an. Ach, das ist doch schon normal. Richtig, und weil das normal ist, aber das tut deiner unglaublich. Es tut ja deiner unglaublich. Ja genau, jetzt bin ich schuld, dass Jackal so früh aufhören musste. Das stimmt ja gar nicht. Jackal hat nur nicht das gelesen, was man ihm alles geschrieben hat. Ja? Das ist einfach das Problem. Das ist wirklich, ob ich was mit Ole mache, oh mein Gott, das ist heute wieder eine Sendung, wo wir den Chat vorlesen. Jule, du musst mich ein bisschen zügeln. Jule, ich habe gehört von gut unterrichteten Kreisen, ja, dass du deine Diplomarbeit, nee, Diplom vor allem, auch deine Magisterarbeit abgegeben hast. Ich habe die nicht abgegeben. Das hast du mir doch vorhin ganz stolz erzählt. Eben gar nicht. Der hört nie zu, wenn man ihm was erzählt. Und dann wundert er sich, warum er total uninformiert ist. Ich habe gesagt, ich bin angemeldet und gebe ab im Ende August. Ach so. Ja, das ist halt Möb-Möb-Style. Weißt du, was jetzt auch Möb-Möb-Style wäre? Was denn? Wenn ein Krankenwagen hier durchs Studio fährt. Ja. Ja. Weil du lebst ja in der Klapse. Ja, das glaubst du halt immer, aber auch nur, weil es dich unglaublich verunsichert, wie nett ich auch bin. Du bist ja nicht nett. Ihr hättet ihn mal hören müssen in der Pre-Show, da hat er mich ständig angebrüllt, weil irgendwie ich geatmet habe, mein Headset nicht richtig saß, ich mich bewegt habe, dann irgendwas anderes nicht funktioniert hat. Ich kam mir vor, wie ich, wenn ich meine Periode habe. Ja. Hast du das gelesen, was der Weidefeit ja, gesagt hat? Ja, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass ich das lese, oder? Ich hätte dir sagen können, dass du das überlesen hast. Ich hätte es fast überlesen, aber ja, ich sehe ein, das ist kein Möb-Möb-Style, das ist der einzelne Style eines jeden Podcasters, der auf Möb-Möb zufällig podcastet. Der Sender hat keine Schuld, ja. RTL ist ja auch nicht grundauf scheiße, ja. Ich wäre auch sehr dankbar, wenn der Admin damit aufhören könnte, weil das lädt nämlich, genau, dann geht's nämlich hier das los, was ich halt nicht will, dass es losgeht. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Tja. Da stehe also ich ja besonders drauf. Ich passe heute auf, was ich in Anwesenheit eines Riot Burns sage. Warum das denn? Weil du, glaube ich, heute noch Amok läufst. Hm. Nein. Wir wollten ja eigentlich, Wir wollten ja eigentlich besprechen, wie wir jetzt halt das, was wir tun, tun werden und vor allem, wie oft wir das halt tun werden. Wie oft ich was mit dir tun werde? Ja, die Schandtat, die wir gerade schon wieder begehen, nachdem wir gestern uns eigentlich geschworen haben, wir werden das nie wieder tun und wir bleiben einfach nur keine Freunde. Ich wollte nie wieder mit dir überhaupt reden. Ja, richtig, aber jetzt sind wir ja wieder... Da, wo wir jetzt halt sind, ja. Also, ja, weil du mich gezwungen hast. Ich hab die... Das ist alles nicht richtig. Sollen wir... Okay, also. Es war folgendermaßen, ja. Es war wie folgt. Du musst ans Telefon gehen. An welches Telefon? Das ist das Problem, wenn die Sounds nicht mitgehört werden. Das ist wirklich... Das ist wirklich Ach, du rufst mich sehr. an. Ja. Ja. Nein, das war nicht so ganz authentisch. Okay, also. Ich schnipse einfach, wenn du ans Telefon gehen sollst. Das hat dann so den Vorbereitungseffekt. Okay, wenn ich das jetzt höre. Ja, klar. Ja. Oh, hallo Jule. Na? Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Aber wir haben ja gestern gesendet und da kam der Wunsch, dass wir diesen Quatsch irgendwie täglich machen sollen. Was sagst du denn dazu? Also ich habe das noch nicht mitbekommen, dass wir das täglich machen sollen. Ja, doch, doch, der Chat hat das gestern verlangt und ich wurde auch mehrfach angepingt. Ja, aber wenn sie dich anpingen, hat es ja nichts mit mir zu tun. Ja, aber die sagen ja nicht, ey, Rio, komm mal alleine hier auf Sendung, sondern die sagen ja, Rio, komm, mach mal schön hier mit der, Jule heißt sie, mach mal schön hier mit der so ein bisschen Sendung am Tun. Aber warum pingen die dann dich nur an? Ja, weil die sich wahrscheinlich, erstens wissen ja vielleicht viele gar nicht, also ich erlege das mal in den Chat, ja, weil du bist ja so unhöflich, du kommst ja direkt in den Raum und schmeißt dann für die Klamotten nur in die Ecke und fängst dann an zu podcasten nackt. Ja. Also das hier ist die Jule, ja, die findet man da auf Twitter. Ja, weil ich podcaste gar nicht nackt. Ja, auf jeden Fall, ich sehe das ja, wir haben ja die Webcam ja an. Auf jeden Haben wir Fall, gar nicht. ich habe deine Webcam an. Ich habe überhaupt gar keine Webcam, da kannst du die auch nicht anmachen. Okay, wie folgt, ja? Und Wir außerdem, was, wenn der Chat täglich hier keinen Porncast will, dann ist mir das doch egal. Der Chat ist doch total uninteressant. Ich habe es gestern gesagt und ich sage es wieder. Ohne Chat gäbe es viele der Qualitätsprodukte der Plattform, die nicht dafür verantwortlich ist, nicht. Ja? Der Chat ist immens wichtig für unser gesamtes Tun. Und für alles das, was wir über. Ohne Chat gäbe es, wie gesagt, der Chat ist sozusagen der Teleprompter des Podcasters. Ah. Nicht aha, sondern wirklich. Ja, und da wollten wir halt besprechen, ob wir. Also erstmal müssen wir jetzt kollaborativ abstimmen, wie wir diesen Schwachsinn überhaupt erstmal nennen. Ich habe Ja, natürlich aber auch. nee, wir müssen erstmal abklären, ob du bei der täglichen Kein-Porncast-Sendung dabei bist oder ob die nicht nur einfach mich hören wollen. Stimmt, das klären wir zuerst ab. Das ist natürlich das, möchte denn der Chat in Vielzahl vertreten oder halt eventuell auch über Twitter, ja, möchten die Jule hören? Ja, die möchten Die die möchten über Jule meine hören. Periode hören. Ja, da kommen wir bestimmt auch noch zu. So. Und dann als zweite Frage, die entscheidende, wichtige Frage. Sollen wir das so zusammen machen oder möchte man nur die Jule hören? Aber sie haben nur dich angepingt. Das wundert mich jetzt schon. Ja, weil sie dich Warum nicht anpingen pingen konnten. die dich an, ja, und fragen dich, ob wir das täglich jetzt hier machen? Das weiß ich nicht, das kann Als ob ich dir du nicht darüber sagen. entscheidest, was ich hier täglich mache. Nur Jule. Okay, gut. Nur Jule. Das heißt, Jule, du wirst dann täglich auf Sendung gehen müssen. Ich weiß noch nicht, wie wir das genauso lösen, aber du wirst dann leider täglich, ja, auf Sendung gehen müssen. Wieso muss ich denn? Ja, das ist so. In diesem Produkt ist das halt so. Außerdem haben die doch da gesagt, macht das, macht mal euch beide. Jo, macht mal euch beide, hat Alex gesagt. Jo, macht mal euch beide. Jo. Und ich bin mit Vibe Fight mehrfach Stimmen zählen nicht. Gut. Guck mal, der zensiert hier einfach den Chat. Nö, er ist einfach nur auf moderiert gestellt, sodass es jetzt weitergeht. Also, ich wundere mich trotzdem, warum die dich fragen, ob wir täglich auf Sendung gehen. Jule, wir können das Thema jetzt auch gerne noch eine Stunde diskutieren. Ja? Warum, weshalb und der Sinn. Und da machen wir uns einen schönen Dinkel-Marzipan-Einlauf dabei. Ja? Setzen uns dann schön in die Badewanne und kacken uns selbst ins Gesicht. Das können wir alles Aber tun. das hat so den Zuhälter-Effekt. Jule. Ja. Ah, Hat der sie Zug. gemerkt, wie er eben noch kurz vorm Ausrasten stand? Naja, eigentlich, weißt du, du kannst es zwar nicht hören, aber so der typische Zuhälter macht eigentlich auch folgendes Geräusch. Mehr kann ich halt nicht hören. Nein, kannst du leider nicht hören, aber ich bin davon fest überzeugt, dass das ein Geräusch ist, womit sich der Chat auch unglaublich gut identifizieren kann. Ja? Das war nämlich das Geräusch eines Buckelwals. Woher weißt du, wie ein Buckelwal macht? Weil ich im Internet gesucht habe nach Sounds von Buckelwalen. Aha. Also kein Porncast täglich. Aber wir haben doch so schon keine Themen. Ja, das haben wir doch gestern auch rausgearbeitet. Die Leute wollen keine Themen. Ja, aber uns täglich hören, das wird doch irgendwann langweilig. Ja, ich langweile mich auch, wenn ich dich jeden Tag höre. Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, wenn ich das schon jeden Tag ertragen muss, ja, dann soll die Allgemeinheit auch daran etwas sich gütig tun können. Ja. Das beschützt mich auch dann vielleicht davor, dass du immer so gemein mir gegenüber bist. Nee, aber dann kennen wir nicht ja täglich gemeint zu dir, sondern noch auf Sendung. Ja, aber ich muss es doch auch ertragen ohne Sendung. Und ich habe mir gedacht, okay, pass Wieso denn auf. wir, ohne Sendung habe ich mit dir gar keinen Kontakt? Das stimmt ja nicht. Du stalkst. Du stalkst mich ja stets und ständig. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist nur wahr. Gar nicht. Wusstest du, dass ein männlicher Wal bis zu 500 Liter Sperma produzieren kann? Nein, aber ich wusste, dass dein Buckelwal dich anhört wie eine Kuh, sagt der Chat. Weil sich alle Tiere bei mir wie Paarhufe anhören, möchtest du mir da. Warum hören sich alle meine Meerestiere an wie Paarhufe? Ja? Tja. Ich nehme das mittlerweile echt persönlich. Ich glaube, das ist irgendetwas, das ist eine Verschwörung gegen mich. Glaube ich. Gemein. Also täglich, also ich weiß ja nicht. Ne, ich weiß es auch nicht. Vielleicht so jeden Tag eine halbe Stunde? Ja, aber ich kann nicht verstehen, warum man uns jeden Tag eine halbe Stunde hören will. Jule, ich kann auch nicht verstehen, warum Was dich machen denn überhaupt. die während der halben Stunde? Ja, die schalten einfach ein und lassen laufen oder so wahrscheinlich. Schätze ich mal. Okay. Manche sagen, es würde Spaß machen, uns zuzuhören. Ja, aber sollten wir jetzt wirklich hier? Ich bin gerade über anderen V Ja, das ist stoß. richtig. Ja, das stimmt. Ja, aber dass er dafür eine halbe Stunde braucht, um dann zum Höhepunkt zu kommen, finde ich irgendwie lang. Ja, aber das ist doch genau Dauert lang. es eine halbe Stunde oder ist es normaler Durchschnitt oder? Ja, aber lang ist für dich doch optimal, oder? Dir kann es ja auch nicht lang genug sein. Wie lang dauert es denn eigentlich bei Männern? Das weiß ich nicht. Wie lang dauert es denn so deiner Erfahrung nach bei Männern? Erzähl uns davon. Unterschiedlich. Wie Jule, lang dauert es erzähl. denn bei dir? Das kommt drauf an. Ja? Das kommt drauf an. Auf was? Ob ich nüchtern bin oder nicht, zum Beispiel. Was ist denn, wenn du betrunken bist? Oh, wenn ich betrunken bin, da habe ich die ganze, das ist ja das Problem. Wenn ich betrunken bin, ja, habe ich die ganze Zeit auch die Melodie von dem Lied Too Drunk to Fuck im Kopf und muss dann halt immer so, ich bin dann so kurz zwischen, ich muss das Gelächter mal, ich, das ist so, ja, so zwischen diesem Lachen und irgendwie, ich weiß es noch nicht so ganz, wo ich mich da so befinde. Aber auf jeden Fall ist es ja, schwierig. Du produzierst 130 Liter, wenn du einen Orgasmus hast, also Sperma, wenn du Orgasmus hast. Das habe ich nicht gesagt, aber man munkelt, ja, also Das so hast du doch munkelt dem man. gegen Rio für Jule im Query erzählt. Ja, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist anscheinend, weil ich schreibe nämlich keine Queries, weil man hört mich ja auch gerade nicht. Könnten wir einmal kurz from Query to Real Story? Ja. Ja. Zu Real Story? Real Und wenn Story. und wie lange dauert es, wenn du nüchtern bist? Auch das kommt immer so. Es kommt immer so unglaublich, ja, es ist schwierig zu sagen. Das kannst du nicht pauschalieren. Ja, das kannst du einfach nicht pauschalieren. Also da gibt es die allerabgefahrensten Dinge eigentlich. Das schwankt. Also so im Regelfall, ja, im Schnitt. Wenn ich gut drauf bin und mir selber halt noch so unten die Prostata abklemmen oder so, goldener Schuss halt, ja, dann sind das so ungefähr, also zwischen 40 und 45 Minuten. die ich dann so richtig gesund durchforken kann. Aha. Ich habe überhaupt gar nicht gesagt, dass eine halbe Stunde für mich lang ist, Vibe-Fight. Doch, du hast gerade gesagt, eine halbe Stunde ist ganz schön lang. Ja, um sich selbst zu befriedigen. Ja gut, aber du kannst ja zwischendurch auch aufhören zu kloppen. Ich denke, das macht man, um zum Abschluss zu kommen. Ja, das ist ja, Außerdem das kenne ich ist ja mich nicht Quatsch. so genau mit männlichen Masturbieren aus. Und deshalb habe ich gefragt, ob ein Anon-V eine halbe Stunde dafür braucht. Okay, eine halbe Stunde Sendung, Tag für Tag. Das wäre nicht schlecht, oder? Oder was sagst du? Ja, aber wenn wir jetzt das die Zuhörer sättigen, dann haben die irgendwann keine Lust mehr. Na, wir sättigen die ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir die. Nein, das ist ja. Wir sättigen nicht. Ne? Was Wir zum Geier? theoretisch sind. Habe ich nicht. Genau das Gleiche. Warte mal. Ja. Und solltest du, jetzt bringst du wahrscheinlich die Kombo, jetzt wird das Headset abgesetzt, das ganze Audio ist einmal komplett im Arsch, ich muss dich neu einpegeln, ja, genau jetzt kommt die Kombo. Handy an, ja, ruft gerade jemand Wichtiges an. Da steht zu Hause, das war mein Papa. Aber ich wollte nur mich muten, ja, um den wieder wegzudrücken. Ja, ich bin ja noch da. Was uns ja auch wieder zu dem zweiten Thema für heute, aber das fangen wir dann. Eine halbe Stunde. Tägliche Sendung. Aber wenn die doch jetzt alle danach verlangen, dass wir das jetzt machen, also dass wir das jetzt jeden Tag machen, dann haben die vielleicht irgendwann keine Lust mehr, weil sie dann genug von uns haben. Vielleicht sollten wir die Euphorie nutzen und einfach weniger senden. Ja, du meinst, dann würden die Leute lieber einschalten, wenn wir weniger senden. Das ist natürlich eine Logik, oder? Die Leute schalten lieber ein, wenn wir weniger senden. Nein, aber sie schalten regulär ein, wenn wir nur zweimal die Woche oder so machen, weil sie sich dann auf uns freuen. Ja gut, aber freut man sich nicht vielleicht auf was Tägliches? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wie siehst du das, Jule? Ich meine, es gibt ja auch, da hat der Chat ja völlig recht, ja? Es gibt ja auch täglich eine Soap. Ja, aber die haben jedes Mal was Neues zu sagen und so. Hier wird auch rauch. Also Echt? ich. Ich weiß nicht, also ich habe das jetzt so aus dem Chat rausgelesen, dass sie nichts dagegen hätten, wenn wir öfters zusammen senden würden. Aber vielleicht habe ich ja was dagegen, mit dir öfters zu senden. Ja, dann musst du das sagen, dann sag das doch einfach. Dann sag doch einfach, nein, ich habe gar keine Lust mit dir öfters zu senden, weil das nämlich strunzlangweilig und scheiße ist. Ja? Dann sag das doch. Dann musst du auch nicht immer mich anrufen und sagen, oh, Alter, ich bin total auf Türkium und würde gerne mit dir podcasten. Ja, aber das mache ich doch gar nicht. Ich habe den, warte, ich habe den Beweis. Ich habe den Ich weiß ja Beweis. nicht, mit wie vielen Julen du hier auch noch. Ich habe den Beweis. Eine Sekunde bitte. Ich spiele Ich jetzt höre den ja mal. sowieso nicht, also ist er nicht bewiesen. Ich spiele einmal ganz kurz die geheime Aufnahme, die ich mitgeschnitten habe. Ja, eine Sekunde bitte. Burns? Ja, hallo, der Jule hier. Weißt du, ich bin auf Turkey und würde total gerne mit dir podcasten. Kein Problem, Jule. Wann sollen wir das denn machen? Oh, am liebsten täglich, wo du mich so fragst. Ja, Jule, dann komm heute Abend einfach ins Skype, dann sprechen wir das durch. Oh ja. Tschüss, Jule. Tschüss, Rio. Das war der Leak. Und sagt, das war nicht so. Das war nicht so. Ich habe doch gerade den Leak eingespielt. Ja, aber das hast du gefaked. Das war gefaked. Das war eins zu eins, war das unser Gespräch, Gar nicht. Das war, ich kann auch genau sagen, wann das war. Das war heute früh um, ich glaube, 5 Uhr morgens, ja. Ich habe ja noch einen Anfang davon mitgeschnitten, ja, wo du halt sagst, du kannst nicht schlafen und das ist ist eben eine wahre Geschichte. Ich meine, ich verstehe, dass es jetzt unangenehm ist, wenn wir jetzt solche Sachen hier leaken, aber im Sinne der Transparenz, ja, mache ich ein Schiff. Ihr könnt es ja probieren. Können das probieren, ja. Ja. Ja, dann Und versuchen wir irgendwann das doch. streiten wir uns dann wegen der Facebook-Seite. Nee, das gab es schon. Wir streiten uns dann wegen anderen Sachen. Oder so. Da finden wir ja genug. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht genug Dinge hätten, an die wir uns reiben könnten. Ja? Wir sind sozusagen die, die sich reiben. Ja, okay. Also halbe Stunde oder so täglich. Ja, täglich. So, und jetzt zweiter Punkt. Wie nennen wir denn dieses ganze Massaker? Ja, kein Porncast. Nein, das geht ja nicht. Ich habe ja schon was Kreatives so vorbereitet. Ich schwanke nur. Bist du bereit für meinen Vorschlag? Wie findest du denn Julio? Julio? Julio. Wie kommst du auf Julio? Wegen der Mischung aus Jule und Rio. Wäre das dann nicht Julrio? Ja, aber man mischt das doch so ein bisschen durch. Ah, oh, ey, mit dir, ne? Meine Güte, mein Gott. Julio. Ja. Ich glaube, ich muss mal nach meinen Hunden gucken. Naja, mach mal, aber vergiss das Headset dabei nicht abzusetzen und Es alles. okay? Ja, klar, das ist total okay. In der Oh, Zeit der bespaß köpft ich. mich danach Nein, bestimmt, nein, nein, das oder? ist okay. Die Hunde haben immer Vorrang. Okay, ich bin gleich wieder da. Ja, klar. Ja. Ist schon rotzlangweilig eigentlich alleine. Ich könnte ja in der Zeit, wo sie nicht da ist, kann ich ja erzählen, dass ich gerade hier an Grönemeyers Mensch-Neuvertonung arbeite. Und zwar anstatt Mensch habe ich mir gedacht, machst ein Lied über Nerds. Ja. Und ich könnte ja schon mal. Nee, das kann ich ja nicht. Ach doch, das kann ich. Nee, das kann ich doch noch nicht. Nee, ich kann es auch nicht. Ja. Auf jeden Fall arbeite ich da gerade dran. Das ist schon nicht schlecht. Wird bestimmt lustig. Ja, so ein Nerdlied auf Mensch. Scheiße, ist das langweilig. Könnte noch einen Sound einspielen. Irgendein. Vielleicht hier. So irgendwas. Hier, so eine. Ist schon albern. Das ist wirklich stark albern. Unglaublich albern eigentlich. Wo ist die jetzt wohl hingegangen? Und vor allem, wie lange kann das dauern, nach den Hunden zu schauen? Mann, Mann, Mann. Ja, ich könnte noch ein Leak rausbringen, aber ich verweise einfach mal darauf, dass ich ja mit dem Herrn Reisbach, ja, mit dem Herrn Ole Reisbach, einen Toddialog geführt habe. 24 und noch was Minuten. Könnt ihr euch durch den Blog runterladen. Und ja. Wollte ich mal so erzählen. Ich könnte auch ein Schiff machen. Einen Link wollt ihr? Müsste eigentlich direkt auf der Main jetzt auch sein. Link das mal nicht direkt. Ich mache mal einfach die Main hier. Da ist so das Scientology-Video, wo wir beim Raid waren. Habe ich jetzt auch fertig gemacht. So, hier. Ja. Dude, was kann ich für dich tun? Was ist dein Begehr? So. Habe ich jetzt auch hier so. Ja, genau, da ist es. Danke, Herr Veit. Wieder da. Oh, Jule, na? Hey, und wie Hallo. war? Igel. Was? Ein Igel. Ein Igel? Im Garten. Ja, Jule, da ist der Igel im Garten. Was macht. Deine Hunde haben deswegen gebellt, oder was? Ja, die bellen jedes Mal Igel an. Die bellen Igel an. Hunde, die auf Igel bellen. Also täglich eine halbe Stunde mindestens. Und Julio. Ja. Gibt's da keinen besseren Namen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vielleicht könnte der Chat ja noch äußerst kreative Rubbel die Äußer. Jule. Vielleicht hat der Chat ja noch äußerst kreative Namen. Das müssen wir auf Ich jeden fand Fall. keinen Porncast eigentlich nicht schlecht. Ja, findest du das nicht schlecht? Aber kein Porncast ist doof, weil es gibt ja bald den Porncast. Der Ja, kommt ja. aber den machst du ja nicht mit mir. Nee, aber dann, ja, kein Porncast ist irgendwie. Ich weiß nicht, da ist so die Luft raus, oder? Ja, das ist, ja, ich weiß nicht. Warum ist denn die Luft hier hormongeschwängert? Ja, weil du halt immer. Wenn du kommst, dann schwängert sich die Luft automatisch mit Hormone. Also ich finde auch Porncast und kein Porncast gut. Ja gut, wenn das halt, ich bin ja da für alles zu haben in dieser Richtung. Ja. Mit mir kann man ja eigentlich fast alles machen. Es gibt wenig No-Gos eigentlich. Jule, hast du ein No-Go? In welcher Hinsicht? Guck mal, Pinky geht schon. Ich will mit. Du warst gerade schon weg, du hast gerade schon Pause gehabt. Ach ja. Gegen Rio ist auch gut. Es ist auch nicht so schlecht. Aber Ich will Anti-Alles mit, würde mehr Cast. passen. Du warst schon weg, Cast. Du warst schon weg, Cast. Also, German Student. Ich finde Anti-Alles finde ich gar nicht so schlecht. Jude, Anti was sagst alles. du? Ja, ja, Da ja, steht ja. aber Anti gegen alles. Ja, Anti gegen, das ist immer zu viel. Anti-Alles ist schon ganz schön. Oder nicht? Sind wir denn gegen alles? Ja, du ja. Ich versuche hier die Form zu wahren und das Ganze in ein weniger polemisches und vor allem auch ja, in ein etwas wohl recherchierteres Fahrwasser zu bringen. Ja? Das gelingt halt nur Genau, nicht so du leicht. und recherchieren und so. Ja, tue ich. Na, wir überlegen das vielleicht einfach nochmal so. Jule meckert, Rio besänftigt. Ja, aber auch nur online. Nein, das stimmt nicht. Wenn du mich anrufst und mir halt erzählst, wie unglaublich turkey du bist, dann. Das ist überhaupt nicht wahr. Du solltest echt mal die Wahrheit erzählen. Ständig erzählst du deinen Zuhörern irgendeinen Scheiß. Es ist nämlich folgendermaßen abgelaufen. Ich habe heute einen Anruf bekommen. Jule, ich muss auf Sendung. Mir geht's so dreckig. Ich will wieder irgendwie podcasten. Ich bin zwar die ganze Zeit zu Hause, aber ich mache voll wenig. Und ich finde keinen anderen Deppen, der mit mir die Sendung macht. Willst du nicht? Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache mit dir keine Sendung mehr. Ich kann sowieso Warte. nicht verstehen, warum man mit dir überhaupt Sendungen macht. Ja, aber Also. Jule, ich bin doch hier auf Entzug, oder? Moment, wenn überhaupt, dann stellen wir das authentisch nach. Ich gebe dir ein Ringelgeräusch, wenn du möchtest. Ja. Und zwar gebe ich dir Ich jetzt höre das doch ein. sowieso nicht. Ja, aber ich schnipse einfach wieder. Das hilft. Bereit? Das muss ja heißen. Ja. Nein. Hallo? Hallo? Hallo? Ah, Jule, du bist es. Wer bist denn du? Ich bin der Rio. Ach so. Hallo, Rio. Scheiße, ich habe mich verwählt. Ich wollte dich gar nicht, Tschüss. aber. Nee, warte, warte, wo ich dich gerade dran habe. Wo ich dich gerade dran habe. Ich habe gehört, du erzählst irgendwie rum, dass ich dich die ganze Zeit anrufen würde und sagen würde, ich habe keinen zum Podcasten. Ja. Oh, das ist aber nicht Ist lieb ja auch von die mir. Wahrheit. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Nein. Aber du, lass uns das vielleicht einfach nachher online besprechen. Dann. Ey, das ist so schlecht, ist das, ja. Das ist einfach so schlecht. Das kann sich eigentlich auch, also meiner Meinung nach, kann sich das gar keiner freiwillig anhören, ne? Ich weiß auch nicht, warum die uns täglich hören wollen. Ich weiß es auch nicht, aber anscheinend, Die gucken anscheinend. wahrscheinlich auch alle Hartz-IV-TV und dann sind sie so flache Witze einfach schon gewöhnt. Wir profitieren davon, dass Niveaulosigkeit gang und gäbe ist in unserer Gesellschaft. Ich habe ja heute mit dem Buhu geskypt, ja, auch sehr empfehlenswert übrigens. Und er sagte dann am Ende des Gesprächs, als ich sagte, ja, Julo und ich machen heute wieder den Kein-Porncast, hat er gesagt, pass auf, Rio, dann gib mir das Niveau, ich pass auf es auf. Ich Ja. finde das so heuchlerisch vom Gespenst, dass Wieso? ausgerechnet er hier das Niveau hochhalten will. Warum? Weil wir hier von einem Gespenst reden, was alten Frauen Schläge androht. Das heißt, du hast dich gerade als alt bezeichnet. Ja, natürlich bin ich alt. Ja, gut. Aber ich habe Aua! mich im Radio richtig jung angehört, fand ich. Oh, ja, das habe ich ja. Oh, jetzt habe ich mich aber ganz, ganz, Hast du dies ganz. überhaupt mal angehört? Ja, habe ich. Oh, ich habe mich gerade ekelhaft geklemmt. Ja, das geschieht dir recht. Oh, am Kronkorken. Huh, das war. Mit Oh, was? am Kronkorken. Mit was? Mit einem Kronkorken. Ja, dein Finger oder was Wichtiges? Nee, mein Gemächt. Ich habe mein Gemächt ja immer auf dem Tisch liegen, wenn wir Podcasten Gut, miteinander reden. das wollte ich hören. Ja. Und da habe ich gerade dann mit dem Kronkorken zufällig da so reingeklemmt in die Eichel. Ja, es tut ganz schön weh. Du bist voll weichlich. Ich bin nicht weich, das tut echt weh. Voll die Ja. Memme. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Doch du Oh. fängst hier echt voll an zu heulen, nur weil du dir deinen Finger eingeklemmt hast. Das ist überhaupt nicht wahr so. Das tut echt weh. Mann. Naja, auf jeden Fall Naja. habe ich in deiner Abwesenheit auch erzählt, dass ich ja jetzt an dem Lied von Grönemeyer an Mensch arbeite. Ja? Nur dann halt nicht Mensch, sondern Nerd. Aha. Und warum? Weil ich das eigentlich. Aha, wer zuppelt da wieder an seinem Headset? Ich höre das, Jule. Ich sehe es zwar nicht, ja. Bin nur aus Versehen dran gekommen, als ich mir mein Auge gekratzt habe. Ach, dein Auge juckt. Ja. Da juckt er das Auge, oder? Ja. Ja, da juckt das Auge. Ja, ich kenne das. Wenn das Auge so anfängt zu jucken, das ist schon eine äußerst unangenehme Geschichte, oder? Du bist so Könnten wir noch mal bescheuert. einmal bitte von deinem juckenden Auge weg zu richtigen, ernsthaften Themen? Hatten wir davon schon mal eins hier in der Sendung? Ja. Na, ich befürchte ja, dass jetzt gerade Leute später eingeschaltet haben, ja, und sich einfach nur denken, oh mein Gott, oh mein Gott. Was sind Ja. das für Spaggos? Die kann doch keiner täglich hören. Ja, nicht nur das, weil es kam gerade hier über Twitter, kam, und zwar hat Laune geschrieben, gibt es das irgendwann auch als, nee, wird es das irgendwann auch als iTunes-Feed geben? Nein, Kein. natürlich nicht, weil meine Podcasts, egal ob sie Porncaster heißen oder Podcast, nie zum Download stehen. Das stimmt so überhaupt Nie. nicht. Nein, Doch das stimmt nicht. einmal, das Alibi. Ja, das war nur einmal, damit du auch dabei bleibst, ja. Es wird immer behauptet, ja, die kommen noch. Die stell die noch online. Ich muss nur bearbeiten. Ja, das kommt ja auch alles noch und das Ja. ist auch alles total Vielleicht sollten freshy. wir erstmal pausieren mit irgendwelchen Podcasts, bis du da dann mal beigekommen bist mit den ganzen anderen Dateien. Bis du da mal beigekommen bist, ne? Ja. Ja. Ja, gut, also, Guck mal, wir halten. Fakt ist, ja, wenn wir jetzt jeden Tag eine Sendung machen, egal wie lange, ja, Ja. kommt ja immer neues Material dazu und du wirst überhaupt nicht mehr nachkommen. Doch, hast du schon mal an so einer Bierflasche irgendwie gesaugt und dann die Zunge da so einsaugen lassen? Das ist echt ein Du ekelhaftes sollst Gefühl. mich vom Thema ablenken. Schmeckt ein bisschen wie. So. Nee, hab ich nicht. Ich habe mich abgelenkt, aber das, Pro nee, das Problem, Der Why We Fight will übrigens, dass wir aufhören. Ja, der Why We Fight möchte so einiges. Glaube, der ist eifersüchtig. Weiß der eigentlich, der Why We Fight, dass wir um die Medaille des besten Dialekts kämpfen? Ah, das weiß er nicht, das habe ich ihm noch nicht gesagt, aber gut, dass du es Warum hast gelegt du hast. ihm das denn jetzt noch nicht gesagt? Na, letztes Mal habe ich ja getwittert, dass ich den Dialekt von Why We Fight um so ein Herzchen. Ja? Das würde ich dir ja nie schreiben, weil ein Herzchen in Verbindung mit dir gibt es ja nur matschig auf dem Boden liegend. Also, das ist, wenn dann so ein Trecker drüber Why gefahren we ist. Aber fight? könnte ich jetzt bitte einmal sachlich werden? Geht das? Ja? So. weiß nicht, ob du das kannst. Also Also aus es. deinem letzten Podcast kommt das nicht heraus. Also es gibt auf jeden Fall. Es gibt ja den Möb-Möb-Praktikanten, und zwar den Herrn Forsetti. Und der rippt auch gerade mit und mastert das dann direkt, sodass ich morgen unsere erste Folge online setzen kann. Aber Ja. das ist auch unsere dritte, die er gerade mitschneidet. Das ist unsere dritte. Hast du irgendwie Guck mal, im jetzt Wald geht der. geraucht? Klar, das ist unsere dritte. Das ist unsere dritte jetzt, nicht die zweite, ne? Ja, ach du mit deinen Null für den Piloten und deinen 1, 2 dann für die nächsten, aber das ist die dritte Sendung, die wir machen. Richtig, aber ich brauche ja auch Material für den Feed. Ja, das heißt, ich werde einen feeden, die Null, ja, und dann geht es der Reihenfolge nach weiter. Und wenn wir wirklich jeden Tag eine halbe Stunde, kann ich dann irgendwann aufschließen, sodass maximal ein Tag dazwischen liegt. Weißt du, es steckt auch Strategie dahinter. Ja? Das kommt übrigens von Stratos, die Kriegskunst. Ja? Strategie. Podcasten ist Krieg. Ich finde das bei dir irgendwie total befremdlich, wenn du von Strategie beim Podcasten Der Chat möchte wissen, was ich dich gerade gefragt habe. Ich habe dich gefragt, ob du im Wald geraucht hast. Nicht, ob du einen Wald geraucht hast. Was ist der Unterschied? Ja. Im Wald geraucht heißt im Wald rauchen. Ja, Ich habe einen. im Wald den Wald geraucht. Nein, ja, du ja, das glaube ich. Du pennst auch auf dem Baum, aber in Summe betrachtet. Ja. Der Wald und du, Wieso wie ist tue ich das? denn auf einem Baum pennen? Das sagt man bei uns so. Bei uns sagt Und man. woher weißt denn du das? Weil ich von hier komme, deswegen weiß ich das. Ja, aber du hast mich doch noch nie auf einem Baum schlafen gesehen. Oder Nee, aber stalkst du mich? nein, aber ich gehe stark davon aus, dass du definitiv auf dem Baum pennst. Da gehe ich echt stark davon aus. Aha. Da gehe ich echt wirklich maximal aus, Ich also. glaube, also die These mit der Klapse und so, die verfestigt sich immer mehr. Hast du deine Tabletten heute genommen? Nein, habe ich Du vergessen. hast sie wieder unter der Zunge gepackt und dann ausgespuckt, als der Pfleger weg war, gell? Richtig, Ich aber. wusste's. Also dann werd mal sachlich. Ne, wir waren ja sachlich. Also es ist folgendes. Ich werde jetzt noch einen rauchen auf Lunge, ne? Und dann werde ich, wenn ich aufhöre, über meine eigenen Witze mich immer so diebisch kaputt zu lachen, ja, dann wird das auch irgendwann eine richtig runde Sendung hier Ja, mit aber du bist uns. der Einzige, der über deine eigenen Witze lacht. Das stimmt überhaupt nicht. Und immer Klar. wenn. Nein, das stimmt nicht, weil ich Es höre lacht förmlich. niemand über deine Witze. Es lachen Doch. alle nur über dich, weil deine Witze so blöd sind. Nein, ich kann das nachweisen. Sekunde. So. Ich höre das doch sowieso Ich nicht. weiß, aber der Chat hört es. Ja, aber Alex, du lachst nicht über seine, also wegen seinen Witzen, nämlich über einen Riot Burns. Über ein Riot Burns. Ja. Ja. Ja. Ja. So, jetzt habe ich fertig gedreht. Ja, und dann? Dann werde ich sie anzünden, werde sie mit dir feierlich zelebrieren und rauchen und danach sind wir draußen wie auf Bewährung. Warum? Weil das für unser Format reichen muss. Wir Ich gehen. dachte, du hast was vorbereitet. Judith, du hast unser Format noch nicht verstanden. Wir gehen einfach drauf und Ja, aber kein stellen. Format. Ja, sicher. Wir gehen. Das Warum würde ich ja. wolltest du mit mir über Gauk reden? Ich dachte, du hast da was vorbereitet. Ach, Gauk. Gauk hat Der mit hat Gauk. hier immer, der erzählt hier immer von Themen. Ich frage ihn dann beim E-Kill Nano, war ganz komisch. Ich frage ihn immer dann, ja, worüber willst du reden? Und er so, ja, ich habe da und da das Thema und das und das und das und das. Und dann kommt dann nichts. Ich muss dich doch irgendwie locken, Jule. Wie soll ich dich denn irgendwie hier zum Podcasten kriegen, wenn ich dich nicht locke? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, pass auf, Jule, lass uns podcasten, auf meiner Anrichte liegen ganz viel Süßigkeiten, ja. Oder ich sage, ich habe Themen. Eins von beiden lockt dich immer. Oh, guck mal, wie, ohne Klasse und Format. Also das ohne Klasse nehme ich jetzt dem Cable, aber böse. Nee, da meint ja dich. Ja, aber ich hab Klasse. Ja, hast du. Ich lass mich immer nur auf dein Niveau herab, damit Nein, wir irgendwie einen Draht zueinander finden. das Niveau hat der Buchu versteckt, also kommst du schon mal gar nicht ans Niveau ran. Ach, der weiß überhaupt gar nicht, was das ist. Der ist viel zu jung für Niveau. Ich habe heute mit ihm längere Zeit geskypt und ich kann nur sagen, der ist auf jeden Fall ein richtig süßes Nasenbär-Gespenst. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er niveauvoll ist und Ahnung Das von Niveau hat. hat sehr viel mit Niveau zu tun. Ja. Schon allein, dass er lange mit dir redet, beweist was anderes. Ja, das spricht einfach wieder nur die, das spricht einfach nur die Eifersucht wieder. Ja? Der Neid, das spricht der blanke Neid. Auf wen? Auf das Gespenst. Ich habe ein eigenes Gespenst in der Timeline. Ich auch. Ach, du folgst ihm auch? Ich glaube immer noch, ja. Sehr gut. Ich habe heute übrigens die Meldung bekommen, dass Jule mir Nee, folgt. nicht, doch nicht. Das fand ich ein Ja, bisschen ekelhaft. ich kann dich auch entfolgen. Nee, lass mal. Dann können wir uns ja nicht mehr koordinieren und die Themen recherchieren Ah, zusammen. ich folge doch keinem Gespenst. Der spielt Killerspiele, das erklärt einiges, glaube ich. Aber er hat sich bei mir entschuldigt. Echt? Und ja, ich vergebe dir. So klassisch mit dem Klaps auf den Arsch oder was? Nee. Nee. Ist ja der Klassiker, der Entschuldigung. Echt? Habe ich mal gelesen, naja. In so einem Buch. Aha. So, Julia, ich bin fast fertig mit dem Rauchen. Ja, aber Du kannst ja schon mal was ist, clevere. wenn ich noch nicht aufhören will zu Das, podcasten? kein Problem, dann ziehe ich den Pegel von mir so runter, dass du alleine hier alles geben kannst. Ja? Dann kannst du auch die Webcam aufbauen. Die Domain ist übrigens fertig, die du haben wolltest, ne? Ich habe überhaupt keine Webcam. Du wolltest doch eine Domain Noch nicht haben. mal integriert in meinen Laptop. Du wolltest doch eine Domain haben, oder? Nein, wollte ich nicht. Muss ich wieder den Leak rausholen? Was du hier immer rausholst, das will ich überhaupt gar nicht wissen. Na also, dann lassen wir ihn lieber für morgen in der Tasche, den geheimen Leak mit der Domain. Ja, aber Aber ich. das, warum? Ich bin dagegen, jetzt aufzuhören. Ja, das mag sein, Jule. Aber weißt du, du bist gegen alles. Es gibt nichts, wofür du bist. Gestern hat er übrigens nur aufgehört, mit mir zu podcasten, weil er dann doch noch mit Wifi skypen wollte. Und das ist jetzt verwerflich, dass der Admin und Ja, ich uns fand ich schon besprechen. verwerflich, ja. Dass du mich Ja. eintauschst mit Wifi. Der ist wenigstens nett. Nee, ist er nicht. Der hat hier ganz groß rumgespammt, dass du der Schuldige bist bei Möb-Möb. Er hat gesagt, dass ich immer noch sein Lieblingsuser bin. Hat er gar nicht. Das bedeutet mir wirklich viel an der Das Stelle. hat er überhaupt gar nicht gesagt. Auch das habe ich als Audioleak. So ist das nicht. Ich habe alles irgendwie hier Ich als. glaube, jeder, der mit Riot Burns kommuniziert, sollte sich sicher sein, dass das archiviert wird. Ich glaube, du bist der Verfassungsschutz. Ich bin. Ich bin der Verfassungsschutz. Kommt von Aha. Fass. So, Jule, also, ihr müsst jetzt echt essen. Ihr habt nämlich ein bisschen Hüngerchen. Ja? Ja, dann ess Und. doch. Ja, nee, ich esse jetzt nicht während unseres fragwürdigen Warum hast du denn nicht vorher Sexualpraktiken-Chars. gegessen? Weil es vorher nichts zu essen gab. Wieso, warum gibt's jetzt was zu essen? Weil ich jetzt die Chance beim Schopf ergreife und etwas zu essen organisiere. Und warum hast du das vorher nicht gemacht? Weil wir nur eine halbe Stunde senden wollten und wir es jetzt schon 20 Wir nach haben ja 10 auch gar nicht haben. gesagt, wir tun nur eine halbe Stunde Ja, senden. sicher haben wir das gesagt. Unser Nein, Format ist haben wir eine halbe. nicht. Du verstehst unser Das Format Format haben wir doch einfach erst nicht. jetzt wieder in der Sendung besprochen. Ja, aber ich habe ja schon vorgeplant. Ja, aber das kannst du doch nicht mit ohne mich, also planen. Ist doch unser Format. Ja, aber ich gehe davon aus, eine halbe Stunde. Auch da habe ich etwas, was das beweist, dass eine halbe Stunde okay ist. Wieso? Ja, ist es ja nicht. Ist es doch. Eine halbe Stunde ist okay. Eine halbe Stunde reicht den Ja, aber Hörern für völlig aus. dich. Du scheinst nicht sehr. Kooperativ zu sein. Nee, mir fehlt das andere Wort. Standhaftig zu sein. Oh, hast du eine Ahnung, Thorsten? Da kannst du ein nasses Badelaken drüberlegen. Also irgendwie, ja, aber der Riot Burns kann nicht länger als eine 30-Minuten-Sendung. Könnten wir noch kurz über das nasse Der Badelaken macht sprechen? schon schlapp nach 30 Minuten. Ja, Jule. Okay. Jule, dann ich habe was Schönes für dich vorbereitet, auch wenn du es gerade vielleicht nicht mithören kannst. Aber möchtest du dich schon einmal Oh vielleicht. Mann, ich kann echt nicht glauben, dass die das jetzt jeden Tag hören wollen. Die sind doch bescheuert, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar, Ey, Jule. Alex, wir rubbeln den Rio jetzt nicht wieder hoch. Das dauert wieder ewig. Ja. Jule, möchtest du Das dir ganz kurz ein paar dauert eine Abschiedsworte halbe einfallen Stunde, lassen? Alex, ja, und dann ist es nach ein paar Sekunden wieder rum und die Sendung ist vorbei. Ja. So ist Guck, das die bei uns. letzten beiden Male waren ehrlich gesagt auch besser. Ja, so ist das, wenn man sich aneinander gewöhnt, dann hat man irgendwann, da muss man sich dann halt noch jemand Drittes dazu holen, damit es wieder richtig Spaß macht oder so. Am allerliebsten hätte ich ja noch eine Frau mit dabei. Also so jetzt aus meiner Sicht der Dinge einfach. Damit du noch mehr fertig gemacht wirst. Jule. Was war denn das gerade? Das war. Ich fand, das war ein durchaus sehr, sehr anerkennendes. Ja. Weißt du, das ist jetzt die Stelle, wo ich mich einfach auf die andere Seite drehe. Du bist gekommen. Mich sanft, Also sanft schmatze. ich weiß jetzt nicht, woher Anna und V weiß, dass du gekommen bist, aber das Auch der wirst hat du eine sein. Webcam. Jule, weißt du, ich möchte das Ganze mit einem. Ich habe extra ein Lied für dich geschrieben. Ja, aber was Und. machen wir denn? Guck mal, jetzt mal ehrlich, der German Student fand uns heute schlecht. Sollten wir dann wirklich täglich auf Sendung gehen? Ja. Weil wir wollen es ja so weit treiben, dass uns nur noch der Ripper zuhört. Ja, das ist das Ziel. Wir tun es dann nur noch für den Ripper. Ja, und wenn Ja, aber keiner mehr German, da ich ist. dachte, German Student rippt mit. Ja, das heißt, wir haben mindestens einen Hörer. Ja, aber er muss ja nicht zuhören, um mitzurippen, oder? Nein, das stimmt, aber statistisch ist wenigstens einer dabei. Ja. So. Jule, verabschiede dich, sag schon mal Tschüss. Beschwerden gehen an meinen Zuhälter, Riot Burns. Ja, einfach zuhälter@möbmöb.org. Ja, die Beschwerden, dass es heute so kurz ist, gehen auch an Riot Burns. Der kann nämlich nicht länger. Das ist falsch, Und das geht an apotheker@möbmöb.org. ja, und ich glaube, wir hören uns morgen wieder. War das dein Tschüss? Ich glaube, ja. Okay. Tschüss. Was die Jule jetzt zwar nicht hören kann, aber der Chat. Wenn ich hier an meinem Klavier sitze und vor mich hinklimper, da denke ich immer, Guck mal, wir Jule. müssen jetzt weitermachen, weil Forseti hat mich jetzt gerade rausgefordert. Die Jule quatscht mitten in mein Pianogespiele. Ja, weil der Forseti hat geschrieben, die Julpe mag noch podcasten. Der Riot Burns möchte sich in den Feierabend flüchten, um etwas zu essen. Wer gewinnt? Das muss natürlich ich jetzt gewinnen. Der Vorteil ist, es stört mich gar nicht, wenn ich an meinem Klavier sitze und für Jule spiele und daran denke, wie wir zum ersten Mal zusammen uns Filme angeschaut haben. Filme wie Ich habe gar keinen Film zusammen angeschaut. Ich bin gemein, Der ich die erzählt irgendwie Hexe. so einen Scheiß. Ach, Jule, Glaub weißt dem du, kein Wort. das Lied ist für dich. Es kommt aus dem tiefsten meines Herzens. Und eigentlich will ich dir nur sagen, irgendwie mag ich dich gar nicht. Und ich will auch nicht mit dir podcasten, aber stets und ständig rufst du mich an und sagst, Rio, Rio, bitte. Bitte, bitte. Auf Wiedersehen, Chat. Er träumt. Auf Wiedersehen, Hörer. Er träumt. Bis morgen. Ich glaube, der ist schon eingeschlafen.